Er sagte, er hat dir Unrecht getan, dass er dein Schaf zu seinen Schafen hinzuverlangte. Gewiss, viele von den Teilhabern begehen gegeneinander Übergriffe, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, und das sind nur wenige. Und Davud verstand, dass wir ihn nur der Versuchung ausgesetzt hatten. Da bat er seinen Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich ihm reuig zu.